Die Hollandaise, sie besteht zu 100% aus Butter. Im Originalrezept sehr kompliziert in der Herstellung. Mach's da mal ein bisschen einfacher. Und zwar folgendes mache ich da. Ihr nehmt drei Eigelbe mit einem Esslöffel Kräuteressig oder Weißweinessig oder Estragonessig. Das Ganze einfach über Wasserbad oder auf einer mittelheißen Kochplatte das Ganze einfach aufquirlen, sodass es schön weißlich wird von der Konsistenz. Und dann könnt ihr kalte Butter in kleinen Stücken immer dazu runtermischen, immer einzeln. Wenn dann ein Butterstück sich aufgelöst hat, dann das nächste dazugeben. Ungefähr ein ganzes Stück Butter verschwindet da, 250 Gramm. Hinterher noch ein bisschen würzen, die Sauce Hollandaise zum Beispiel mit Salz, Pfeffer, Weißen natürlich und Zitronensaft. Ja, wie bekommen Soßen ordentlich Bindung und Farbe? Also bei hellen Soßen, da bindet man am besten mit Mehlschwitze. Wenn man die allerdings ein bisschen dunkler anbraten tut, kann man sie auch für dunkle Bratensoßen verwenden. Es geht natürlich auch mit Mehlbutter, das ist eine andere Variante. Da nimmt man einfach weiche Butter, einen Esslöffel zusammen mit einem Esslöffel Mehl, das Ganze schön verkneten mit den Händen oder mit der Gabel und dann einfach nachträglich in die heiße Soße den Klumpen reingeben und das Ganze nochmal aufpürieren und schon habt ihr auch Bindung in der Soße. Ansonsten geht es auch mit Milchprodukten, Creme Fraiche, Schmand, Creme Double, bekommt die Plärre garantiert auch Bindung. Mit Speisestärke, mit Brot, mit pürierten Gemüse, da wird die Flüssignahrung auch garantiert etwas dicker. Oder das Röstgemüse, das püriert man einfach mit zum Schluss in die Bratensoße, da funktioniert es natürlich auch. Mit was bekommt die Soße noch mehr Geschmack? Zum Beispiel mit den passenden Gewürzen, ist klar. Aber zum Beispiel auch, wenn man das alles schön scharf anbraten tut, durch Einkochen, also einreduzieren und auch durch eine kräftige Brühe, die man zum Ablöschen verwendet. Voller Wendung auch die nächste Portion Gargut, Thema dann Garverfahren und ein mexikanisches Drei-Gänge-Menü nächsten Donnerstag, 20.10. hier um 12 Uhr auf Alex 88.4. Wer sich noch was fragt, dem wird geholfen per Post. Zum Beispiel schreibt mir an Alex Radio, Kennwort Gargut, in der Wolterstraße 5 in 13355 Berlin oder das Konzeptletter zur Sendung bekommt ihr unter folgender E-Mail-Adresse gargut-alexradio@web.de. Die neue Speisekarte, ich weiß nicht, ob ihr die ab Montag vielleicht im Internet findet, weil die Verantwortliche gerade Urlaub hat. Ach ja, manchmal wünscht man sich auch was. Nach mir, da geht's dann heiter weiter. Nicht nur das Wetter, sondern das Radioprogramm. Rolf Gänzrich kommt da mit seinen OK-Beats und mit jede Menge Live-Gästen, die immer versteckt von mir, ich weiß auch nicht. Naja, gut, ich verschwinde ja gleich. Gargut, sagt der Matt Bartow und Leute, lasst doch nicht reinquatschen und schon gar nicht beim Topf schlagen. Ansonsten haut's nicht ganz hin. Jetzt noch Musik von Blank Mensch zum Schluss mit ihrem großen Titel Don't Tell Me in a Dance Mix Version. Gargut, hier bist du weich gekocht. Das Kochmagazin für wissenshungrige Anfänger. Zu hören nur auf Alex 88.4. Thank you. lantern and set me free. I climbed a mountain, reaching for the skies, and all too soon I joined the moon and find the sun burns my eyes. Alex. Nachrichten. Hier sind die aktuellen Meldungen mit Michael Miem. Guten Tag. Die Slowakei wird noch vor dem Wochenende erneut über die Erweiterung des EU-Rettungsschirmes abstimmen. Nach der letzten Abstimmung, die mit einer Vertrauensfrage verbunden war, hatte sich die Regierung aufgelöst. Inzwischen gilt eine Mehrheit für die Zustimmung der Erweiterung des EFSF als sicher. Der Einsatz von Bundestrojanern soll in einem klaren rechtlichen Rahmen geregelt werden. Dafür haben sich Ermittler in Deutschland ausgesprochen. Die Spähsoftware sorgte in der Koalition unterdessen für Streit. Innenminister Friedrich und Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger gerieten sich über die rechtliche Regelung zum Bundestrojaner in die Haare. Über 20.000 Telefon- und Internetanschlüsse sind im letzten Jahr überwacht worden. Das geht aus einer Statistik des Justizbundesamtes hervor. Meist wurden die Anschlüsse bei Ermittlungsarbeiten zu Drogendelikten überwacht. Bei weiteren Untersuchungen ging es um Mord und Totschlag. In vielen Fällen stellten sich die Überwachungen jedoch als schwierig dar, weil die Verdächtigen mehrere Telefon- oder Internetanschlüsse nutzten, so das Bundesamt für Justiz. Während am Airport in Frankfurt am Main vorerst keine Nachtflüge durchgeführt werden dürfen, haben die Betreiber des neuen Flughafens BBI bei Berlin einen Sieg erringen können. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Klage der umliegenden Gemeinden ab. Damit ist am Airport zwischen 22 und 5 Uhr ein eingeschränkter Luftverkehr möglich. Der Flughafen BBI soll im kommenden Juni damit wie geplant an den Start gehen und seinen Betrieb aufnehmen. Meteorologen sind ja schon davon ausgegangen, dass der Winter 2011-2012 ähnlich hart wird wie im vergangenen Jahr. Für viele könnte das bedeuten, tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Warum, weiß Janina Harms. Auf die Verbraucher kommen weitere Heizkostenerhöhungen zu. Davon geht der Deutsche Mieterbund aus. Laut des letzten Heizspiegels sind die Kosten im vergangenen Jahr bei Ölheizungen um rund 35% gestiegen. Für Erdgas und Fernwärme könnten die Kosten ähnlich in die Höhe schnellen. Einige Mieter in Deutschland mussten wegen des harten und langen Winters zum Teil mehrere hundert Euro Heizkosten nachzahlen. Das waren die aktuellen Meldungen aus der Nachrichtenredaktion. Wir wünschen jetzt noch einen weiteren angenehmen Aufenthalt hier bei uns im Programm. Na, den haben wir doch aber garantiert. Man löst nicht die Probleme der Welt, indem man Bomben wirft oder Brandsätze baut. 88.4 Alex. Donnerstag, 13 Uhr. OK Beat. Hallo, liebe Hörergemeinde, ich bin der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Gensrich. Und das hier ist der 505. OKBeat heute am 13. Oktober 2011. Ich grüße erstmal Sarah. Hallo Sarah. Hallo Rolf. Und wen haben wir denn heute da? Our Glory Days. Richtig. Yeah. Wer gehört denn dazu? Und ich. Hm? Erzähl doch mal. Ah. Wer bist du? Wer bist du? So ist er in Englisch. Oh. Was? Ich forget how to ask. Okay. English. Ah. What's your name, please? Yes, thank you. My name is Krim, and I sing and play guitar in our glory days. Uh-huh. And you? And I'm the drummer, Charlie, and I play the drums. Okay. Okay, thank you very much. Ich hatte in den letzten, den folgenden zynischen Kommentar von letzter Woche mit. Ich grüße alle Griechen. Es geht der deutschen Bundesregierung ja gar nicht darum, Griechenland zu retten, sondern es geht einzig darum, Griechenland über den Euro-Rettungsschirm in eine noch größere Abhängigkeit von den anderen EU-Ländern und insbesondere von Deutschland zu bekommen. Notfalls müsste Griechenland, so plauderte es jüngst Ex-Wirtschaftsminister Brüderle aus, notfalls müsse Griechenland halt seine Bodenschätze verscherbeln. So kann man natürlich die Position des verlorenen Balkanfeldzuges der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg auch zurückgewinnen. Und natürlich hätten wir zuerst die Banken, die die Kreditwürdigkeit von Griechenland herabgestuft haben. Erst die Banken, dann die Menschen. Oder hatte irgendwer irgendwas anderes erwartet? Bobby Charles. Great, great, great songwriter. Bobby Charles. He wrote See You Later, Alligator. Schönen guten Tag, Berlin. Hier ist der Infoblock. Ha, ich habe mir jetzt einen neuen Standardspruch ausgedacht. Sendetermine. Ab 14 Uhr gibt's BLN FM. Sonntag ab 18 Uhr Pommes Rot-Weiß More Country and Western bei Rockradio. Dienstag OKB, die Wiederholung ab 20.11 Uhr bei Radio Plattenkeller, dann wieder bis 0 Uhr. Nächsten Donnerstag gibt's hier ab 13 Uhr den OKB mit dem Herausgeber der Prenzlberger Ansichten. Für alle, die heute zu meiner kleinen Kunstbühne, das ist ein schweres Wort, Crazy Words kommen wollen, der Hinweis, die Veranstaltung fällt diesen Monat aus. Also für alle, die auf Rolfs Kleinkunst. 15. Oktober vereinigt für den weltweiten Wandel. Ab 15. Oktober werden Menschen aus ganzer Welt auf die Straße und Plätze gehen. Von Amerika bis Asien, von Afrika nach Europa protestieren die Menschen, um ihre Rechte zu fordern und eine wahre Demokratie zu verlangen. Nun ist es Zeit, uns einem globalen, gewaltfreien Protest anzuschließen. Vereinigt eure Stimmen, werdet die Politiker und die Finanzen vereinigt. In einer Stimme werden die Politiker und die Finanzeliten, denen sie dienen, sagen, stop laughing, dass es an uns, den Bürgern, ist, über unsere Zukunft zu entscheiden. Wir sind keine Waren in den Händen der Politiker und Banken, die uns vertreten. Ab 15. Oktober werden wir uns auf der Straße treffen, um den weltweiten Wandel, den wir wollen, zu beginnen. Wir werden friedlich demonstrieren, reden und organisieren, bis wir es geschafft haben. Es ist Zeit, uns zu vereinen. Es ist Zeit, dass Sie uns zuhören. Weitere Infos unter http://15.oktober.net/de/. Und weitere Informationen über uns gibt es natürlich wieder auf www.rolfregensrich.de.tl. Und nicht vergessen, Facebook zu liken. Mann, war das heute lang. Ja, den habe ich auch nur rauskopiert, war ja auch kein Hörfunktext. Ich sage es nochmal, Samstag um 13 Uhr treffen wir uns alle, wer will, dagegen, also für einen friedlichen Wandel in dieser Welt, 13 Uhr am Nettumbrunnen, am Alexanderplatz, einfach hinkommen und für eine bessere Welt demonstrieren. Das ist der Aufruf, den das Ding hatte. But you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Glory Days haben wir im OK Beat bei Alex auf 88.4. Wer seid denn ihr? Wir sind eine junge Pop-Punk-Easycore-Band aus Berlin und wir sind ursprünglich beide aus Kalifornien. Aus Kalifornien. Und du kannst Deutsch, so halbwegs, ja, Charlie? Ich bin auch voller Deutscher. Also was, wie, ja? Ich bin aber nach Amerika für 6 Jahre gezogen und bin dann aber wieder hierher gezogen. okay. Dann hast du deinen Kumpel mitgebracht? Na, nee, wir haben uns erst hier in Berlin kennengelernt. Und wie kommt sowas? Na, lernt man automatisch Amis kennen, oder? Na, wir gehen beide auf eine deutsch-amerikanische Schule, JFK. Mhm. Und es hat sich halt so entwickelt, dass wir beide Liebe zur Musik gefunden haben und uns somit einfach gefunden haben. Also wir haben da einfach uns entschieden, wir haben die gleiche Musik gehört und haben uns dann entschieden, einfach eine Band zu gründen. Mhm. Und dann ist das hier draus entstanden. Okay. And how long did you play music? Oh, individually or together? As you like. Individually, I've been trying to play music like my entire life, I guess. Together, we've been playing maybe like a year, a little more. Yeah. That's about it. Sarah zeigt auf mich, ich zeige auf Sarah. Ja, Charlie, wie war das bei dir? Wie kam es, dass du sechs Jahre lang dahin bist mit den Eltern oder alleine? Wie, ich bin mit meinen Eltern sechs Jahre lang nach Amerika gezogen, da mein Papa durch Berufliches dahin musste und ja, deswegen wir das dahin gezogen sind. Und was gefällt dir besser? Berlin oder? Nee, mir gefällt Amerika besser. Ich fühle mich auch mehr wie ein Amerikaner als ein Deutscher. Mhm. Einfach weil die ganze Gesellschaft da irgendwie an mir kleben geblieben ist. And you miss it? Yeah, I mean it's a lot better for the music, but right now in Berlin, I mean it's also a good place to start with the music. And definitely. Ja, nur also nochmal, ich greife jetzt nochmal die Frage von Sarah auf. Wie bist du zur Musik gekommen? Was war der Auslöser? Wie ich zur Musik gekommen bin. Also ich habe halt Musik schon gerne gehabt und geliebt seit einer langen Zeit. Und dann habe ich irgendwann mal halt Schlagzeug entdeckt für mich selber. Mhm. Und dann ist halt irgendwie Karim in mein Leben gekommen. Und seitdem weiß ich, dass ich halt... Oh, so sweet. You gay faggots. And how do you come? How do you find the music for yourself? Like the style that we play, or what do you mean? I think he means music in general. In general, oh okay. You found little girls and play for the girls. Well, I don't know. When I was a kid, my parents always used to play music around the house. You know, they weren't really into music themselves. But then when I was around 5 or 6, I just wanted to play violin, so okay. I started with violin. It just kind of went out from there. I just started playing guitar, and then, yeah. And how do you came to Germany? Well, my dad, he works for the Botschaft. Okay. Well, here as a German diplomat. We're back here in Germany now. Wie würdet ihr denn die Musik, die ihr macht, bezeichnen? Ist das Punk oder was ist das? Ich habe nämlich im Internet etwas Übles gefunden. Ich habe All Glory Days eingegeben und da kam irgendwas Punkiges, aber das war nicht von euch, offenbar. So, oh yeah, you probably came up with another song by a different band. I forget what they're called. No, I think their EP is called All Glory Days. Yeah? Yeah. Okay, well, pop punk is mainly an American genre. Mm-hmm. That's why the scene isn't too big here in Berlin, and we only know of one other band that plays pop punk music. We played a show with them a couple of days ago. It's more of a mix, maybe with some little bit of maybe hardcore, but still happy, you know. Mm-hmm. Okay. Heavy and happy. Okay. Good. Okay. We like to play the first song from your CD. What is it for the CD? Your first? Yeah, it's the first EP that we recorded. It's called Fuck You, I'm a Pirate. Okay. Let's talk. And yeah, we've released that, and we recorded that in Tricone Studios, which is a pretty good studio. And okay. You don't need to say that. And yeah, we recorded it there, and then we released it as well, and that's basically that's basically like the proof that we have that we take music serious. Okay, seriously. What is the first song? Lucky Strike. Lucky Strike. Yeah. Okay. Yeah. Oh, well, I guess not. I guess this is throw me away. Okay. Woke up in the city scene, can't find on a TV screen, but real. Sat up against the wall, check my phone, I get a missed call, and I'm free. Oh, yes, I'm free. Let's go, I just wanna be. Okay, ihr hört den Okabit bei Alex auf 88.4 und das war jetzt nicht der Song, den wir angekündigt hatten. Was war denn das? Yeah, my bad. That was a different song. That was Throw Me Away. Yeah. Sorry, we had some difficulties burning the CD. Okay. My next question is, how old are you? We're pretty young, actually. We're both 15 years old. Oh. Our other guitarist is 17. Yeah, our other guitarist is... Are you sure he's 17? Because I don't think he's 17. No, it doesn't matter what he's either 16 or 17. Yeah. Our old guitarist was... 14. Yeah, he's 14. Okay, and why isn't he here? Because he likes indie music. And the other one is because he likes swimming. And so he's at a swim camp. Mm. Yeah, we're the only ones that are actually here. Okay. Ich wollte jetzt gerade fragen, warum seid ihr nicht in der Schule? Aber es sind ja Holidays, es sind ja Ferien. Yeah. Ja. Deshalb konnte das ja auch gehen. Wie seid ihr auf diesen Sound gekommen? Es hört sich ja nun wirklich sehr melodisch an. Und war das, um euch abzuheben von anderen? Well, this song in particular was kind of, I mean, not really what we were aiming for. I mean, in a sense, I mean, pop punk... Is really not like this is really not a good example of pop punk, but like we just kind of winged it. We just kind of did what we really just felt really, I guess, and it turned out to be nice. So we weren't really trying to go after any style in this one. Really, it was just kind of like and a lot of people, this is their favorite song. Yeah, okay. I think it's a song that's more like open to people. I don't know how to say it. Yeah. Like popular. Easily accepted, you know. Mm-hmm. Yeah, it's normal. Mm-hmm. Okay. So, wann gibt's die Band? Unsere Band gibt es seit, ich würde jetzt sagen, seit ungefähr einem Jahr oder ein bisschen mehr. Aber wir sind durch ganz viele Phasen durchgelaufen, wo wir unseren Bandnamen auch ganz oft geändert haben. Und dann sind wir jetzt aber erst endlich zum Schluss gekommen und haben jetzt einen neuen Gitarristen, wo unser letzter Schluss gemacht hat. Und dann, ja, sind wir jetzt, haben wir unseren Namen geändert, haben unser EP unter dem Namen veröffentlicht. Und deswegen heißen wir jetzt Our Glory Days, aber es gibt uns so seit einem Jahr. Habt ihr vorher denn schon mal was veröffentlicht oder so? Oder gesagt, unter einem anderen Namen? Ja, unter einem anderen Namen haben wir was auch veröffentlicht, aber das war relativ schlecht. Ja. Okay. Demo, yeah. Then we don't have to talk about it. Yeah, it's behind us now. It's a piece of shit. How many songs have you when you play on stage? Well, what do we have now? Right now we have... Six? Five? Six? Yeah, I think six. Six. Yeah. We had more, but when we started really to start with this new name, you know, with the new EP, with everything, we threw away all our old songs that we don't have on the EP. Because they're not as good anymore. Yeah. Like, because we didn't want to waste our time with those old songs. And so our set's completely new now, you know. Okay, also wenn jetzt Dieter Bohlen kommt und sagt, komm, mach doch mal bei uns ein Konzert von 2 Stunden, das könnt ihr nicht füllen. Dieter Bohlen? Hätte ja sein können. Wir gehen auf Frank Farian. Okay. Also ich glaube, wir würden schon einen Weg finden, die Zeit zu überbrücken. Das ist kein Problem. Oh, come on, man. This is a shitload of time. I know. It won't be easy, but... Yeah, no, I doubt we could do that. No, actually, no. Our set's maybe like half an hour long. Yeah, half an hour to 45 minutes. Yeah. Did you play concerts? Yeah. Yeah, we played at the SO36 once, and at Fritz Club, and then last weekend we played at Chester's Music Inn. With Back to Now, which is the other pop punk band here in Berlin, just saying, throwing that out there. Shout out to them. And we have another show, I guess, should we say that now? Yeah, in the 28th, so in 2 weeks, in the M24. Habt ihr denn da mal ein paar Termine, so? In 2 Wochen. In 2 Wochen, das müssen wir auch mal auf Deutsch sagen, weil... Deswegen habe ich es ja jetzt gesagt, in 2 Wochen haben wir noch mal einen Termin. Am 28. Oktober, am M24 haben wir noch ein Konzert. Ja. Okay, wo kann man das dann nachlesen? Auf Facebook? Ja, auf unserer Facebook-Seite. If you guys go to the page, I mean, you can probably find it. Our Glory Days official. Yeah, so facebook.com / Our Glory Days official. Yeah. Okay, aber eine richtige Homepage gibt's noch nicht? Nein, wir arbeiten noch dran. Ja. Ist gerade noch im Bau. Also okay. wir arbeiten richtig gerade dran. Gut. Und eure Musik kann man auch dann auf der Homepage, auf der Facebook-Seite lesen, wenn man das... Was rede ich denn da? Oder hören. Hören. Eure Musik kann man auf der Facebook-Seite hören. Na klar, und kann man sich auch umsonst runterladen. Oh. Wir haben es nicht ins Netz gestellt zum Verkaufen, sondern zum umsonst runterladen. Free download. Weil wir ja gerade bei eurer Musik sind, wer schreibt denn die Stücke? Na. Also wenn ich eine deutsche Frage stelle, dann fallen mir spontan die englischen Worte nicht ein. Entschuldigung. Ja, wer schreibt? Well, I guess that, we both write lyrics and stuff like that. And then we write it usually over the week. We write the lyrics and the guitar parts to the songs. And then on band practices, because we always have 4 hours of band practice every weekend, we just kind of come together, sit down, and then play those songs that we've created over the week. And but it might take a while. I mean, we usually just get an iPod and we write during lunchtime or something. Okay. Every day, maybe a little bit if we're feeling it. and then slowly it'll come together, and then I'll add some guitar parts or whatever at home. Wo nehmt ihr Inspirationen für die Songs her? Also wie fallen die euch ein, oder ist das wirklich einfach nur zusammensitzen und jetzt? Ist es mir gerade eingefallen. Gibt es da manchmal Momente, man läuft rum und denkt, ach jetzt. Nee, we write lyrics when we feel like writing lyrics. So we can't just kind of write lyrics at any point in the day. Yeah. We have to feel it. And I think that's really important for us. Okay. That. Und wie oft probt ihr denn dann jede Woche 2 Stunden oder wie ist das? Wir proben jede Woche 4 Stunden und das ist uns schon viel zu wenig. Und deswegen haben wir vor, später, wenn wir unseren eigenen Bandraum haben, viel, viel mehr zu proben. Okay. Ihr hört, das ist wieder die Sendung mit dem offenen Fenster. Ich weiß nicht, wir haben schon wieder etwas an der Nebengehäuse hier. Heute mal keine Bohrmaschine. Den nächsten Song von euch, Soll ich den zweiten einfach spielen oder lass auf, ist gut zu haben. Okay. Lass doch Krach machen. We won't know the name. So. Yeah. Do it I think it's Lucky Strike. Strike. Okay. You think it's Lucky Strike. Okay. Dann gleich los. Das nochmal, please. 88.4 Kreatives Radio für Berlin. Alex, guckste, hörste, klickste. Ihr hört den OKB bei Alex auf 88.4 mit offenem Fenster. Ich grüße die Bauer weiter vor unserem Fenster. Aber lassen die Sonne trotzdem hier weiter hinein ins Studio. Das nächste Mal hole ich die hoch und sage, hey, wollt ihr uns was von eurem Job erzählen? Warum genau. Ihr da unten immer so Krach macht. Aber Glory Days sind immer noch hier. Wir hatten gerade festgestellt, was hatten wir festgestellt, Sarah? Eigentlich hatten wir jetzt gerade gar nicht. Dass ja Musik relativ schön kurz ist, dass diese schöne Radio-Talk ist, dass man die gerne mal zwischendurch spielt, so etwas, solche Stücke. Schön, schön. Kommen wir zu den nächsten Fragen, wie wir das. Ja, bitte. Was sind denn eure Vorbilder? Als Band haben wir natürlich andere Bands als Vorbilder, aber als persönliches Vorbild ist für mich zum Beispiel ein sehr großes Vorbild Brian Kerr from Vera. Because that he's just like he shows me that it's possible for someone to make it so far by just being good at what they do. And for me, he just resembles music for me, and he just kind of keeps me going. Mm-hmm. I think what's good about like these pop punk bands is that most of them aren't very big, you know, they're still keeping everything a little personal, you know, like. Like these bands are pretty small, so you can still maybe like talk to some of the singers or whatever. Just find them on Facebook or something and just talk to them. They're just normal guys, you know. And I think that's just like also a really big thing because we're kind of incorporated into their lives. Like it's not like they're fucking gods or something. They're at our level. We can just talk to them. And, okay. I don't know. I think that's kind of good. Wenn man so lange in den USA wohnt, beziehungsweise wenn man daherkommt, wie ist der Blick auf Deutschland? Wie sieht man Berlin von aus der Ferne, musikalisch? Na, wir sind noch relativ jung und ich habe auch in Berlin schon eine Weile gelebt, als ich dann Musik entdeckt habe endlich. Aber Berlin ist eine sehr musikreiche Stadt natürlich und es gibt viele, viele Möglichkeiten. Groß in Berlin zu werden, ist natürlich auch total schwer. Aber wenn man am Ball dran bleibt, dann schafft man es schon. Ja. Wäre das denn auch euer Ziel? Natürlich ist es unser Ziel, irgendwann mal größere Konzerte zu spielen. Aber im Moment wollen wir natürlich nur so viele Konzerte spielen wie möglich und einfach so viel Spaß dabei haben wie möglich. Ja, this is probably the best time actually for us. I mean, if you see us maybe in like 10 years or something and we're some big blah blah blah, right? We're gonna be bored and we're gonna look back at these times and we're gonna be like, oh yeah, we were just becoming big, you know, we were just having fun, we were like kids, just fucking around, but turned into something serious, so. Do you have a management or do you like to have one? We'd like to get signed, but also some booking agents would be nice. Anything that can basically get you a show or a concert to play would totally be amazing. Wie kommt ihr denn bisher an eure Auftritte heran? Just, I guess, through a lot of luck. Yeah. Because our concerts till now have been just being at the right place at the right time, almost. Like, knowing the right people. Yeah. And then through connections, I guess. I think that's, like, one of the biggest things, just having connections. So you can just get everywhere, basically. Yeah. How big are your concerts? They're not very big, usually. Yeah, we're not like a giant band. Yeah. But we're heading up there, definitely. Our biggest show we've probably played was like in front of 300 people. That's good. Gibt es schon einen Fanclub von euch? A fan club? Yeah. Screaming girls, you know. Groupies. Throwing underwear. No, we're not that lucky yet. Yeah, we're not that cool. But yeah, well, we don't do this. Well, we don't play music for like attention. That's the wrong thing to do. Anyway, so, yeah. But seems to me that there's always younger people that aren't. I mean, like, if there's gonna be anyone that's gonna be after us or something, it's gonna be like, nobody older than us, just someone that's younger than us. It's not gonna be nice anymore. Okay, hast du noch eine Frage? Nein. Next Wollen track. Wir den nächsten Song spielen? Next track. Next ja, track. Ja, okay. Yeah. Was hören wir? Voraussichtlich, vermutlich. Machen wir einfach. Mach einfach okay, Play okay. Und dann sagen wir es okay. Danach. Take a look around, but you don't see anything. Are you blind, but you're not, you're just ignorant, that's all. Gotta be careful, cause every rise is fall. I'll push you down. Let's break it down to build it up. These broken walls can't hold us any longer. Without them we could leave this place. Let's get out of this town. I've got time to waste, but together we can burn this house down. Here's to another melody. Gonna let it out just to watch the street lights burn. This here is the best of me. You better believe it, cause I'm not perfect. Let's go to a perfect start. It's been so short, but we got so far. It's been so short, but we got so far. Get the ground, but my head's still spinning. Sure you're too wasted, felt you can show me how to win. Time stands still, when all the clocks are broken. Strike three, you're out of the sidelines. This fact will drag you down again. Strike three, you're out of the sidelines. Got a lot of nerves to step it up again. Da habe ich jetzt gepennt bei offenem Fenster mit dem OK-Beat und mit der Sarah Schirm und der Co-Moderation. Das klang jetzt ein bisschen, naja. Was? Also? Seltsam. Du hast mit uns gepennt. Dahin, gerade, während des Liedes. Ich habe jetzt vor mich hingeträumt und habe immer weiter beobachtet von hier oben aus. Our Glory Days sind hier. Sarah, du hast die nächste Frage. Du tust Habe ich? Ja, habe ich, habe ich. Did you have a favorite song of your songs? Or? Oh, yeah, well, probably Lucky Strike is my favorite because it's really what we were aiming for. But it's still not there yet. This next single, I guess, that we're going to put out, we were writing it and it's really what we're aiming for, so I think that's going to be my favorite. But right now, Lucky Strike's probably my favorite. And for me, well, I think that our songs get pretty boring anyway because we play them so much. I mean, we play them every single week. We play them on concerts and everything, and that's why I don't listen to my own music too much because I always want to keep it fresh. But my favorite song till now is also a Lucky Strike just because it's the music that we're aiming for. And for me, it's just like the happiest song that we have. Euer CD, das war jetzt die erste, wie, ja, nicht, ja, doch. Habt ihr schon ein Label oder noch nicht? Nee, haben wir noch nicht, also suchen wir noch nicht. Wie habt ihr die denn, wie bringt ihr die denn heraus, die CD? Selber gebrannt oder? Na, im Moment haben wir sie einfach im Internet hochgeladen, damit jeder sie umsonst runterladen kann. Und ja, so haben wir wahrscheinlich vor, auch unser weiteres Zeug zu veröffentlichen. Ach so, also okay. Also richtig Geld verdienen, weil wollt ihr damit noch nicht? Ja, genau, noch nicht. Weil noch kann man kein Geld damit verdienen, wenn keiner. Ich dachte, das wäre ein prima Ferienjob. Natürlich. Dann, wenn wir bei den Zielen vorhin waren, bei den musikalischen, welche Lebensziele habt ihr denn? Wo wollt ihr denn, was wollt ihr denn noch lernen? Ausbildung, Studium, was wollt ihr machen? What are we gonna do? In your life. In our lives. Yeah, real life. What's your boring life gonna... What's my boring life gonna be? I don't know. I still want to do something with music for sure. Maybe this. Maybe something else. But definitely music. Yeah. I think it's too early to, right now, look into the future about what you want to do with your life. Because, I mean, I'm only 15, so it's like... Mm. I don't have to make sure about that right now. I just kind of live life in the moment. Sounded kind of gay. Yeah, dude, you're gonna be on the street one day. Just, yeah. Live life in the moment. Live in the moment. Okay. With a bottle of whatever. Or something. Dann frage ich jetzt mal eine andere sehr persönliche Frage. Wie sieht's denn bei euch mit den Frauen aus? Mit den Mädchen? Do we have a girlfriend? We try. We try. Okay. Yeah. You could say we try. We try. Yeah. But. No, being in a band really takes up a lot of time in your life. Like, you wouldn't think it does. You wouldn't think it takes up that much time, but it takes up pretty long fucking time. So, Not in part. Not. Verdammt. Ich wollte sagen, not important. Catch the boys. Come here and scream. Yeah! I love you. Also, aber okay. Ich hab's verkackt. So was passiert, ja. So was passiert. Mir ganz oft. Mit wem würdet ihr denn mal gerne zusammen auf einer Bühne stehen? Gibt's da wen? I mean, definitely our idols. So like, I would probably kill to play with like A Day to Remember or Vera or 40 Strong, Chunk, or in her own words, you know. I mean, those are like the bands that I would die to play with, of course. And I mean, that'd be super awesome too, so. That would ever work out, that would like be amazing. Yeah. Okay, so hast du noch eine Frage? Ansonsten machen wir jetzt den nächsten Song für euch. Okay. I hope it's not the bonus track. Das ist dann der vierte, habt ihr so ungefähr eine Ahnung? Ja, yeah, also das ist dann der vierte. Unser letztes Lied. Das ist dann das letzte Mal. Ah, schade. Okay, mal gucken. Mal gucken, was das ist. Okay. Ah. We'll be right back. 88.4. Alex. Guckste, hörste, klickste. Na, das wieso? Ja, ihr hört den Okavitian Our Glory Days hier in der Sendung. Und ja, sagen, was. Last question? Last question. Okay. Let's do it. What did you have in your fridge at home? What did I have in my fridge? Oh, we have absolutely nothing to eat at home. Like, that, it yeah. sucks. It's there's, so depressing. Mainly, like, vegetables and shit. I stuff know. That I don't eat. You know? Shit that can you just kind of throw in the garbage, like. I try not to eat. I try not to. My mom kind of just shoves it down my throat. Yeah, it kind of sucks. Wie sieht's in eurem Probenraum aus? Habt ihr da einen Kühlschrank? Well, no. No, we don't. We want one. That'd be cool. We're pretty sick. Let me just take some time, though. I like to eat Cookie Crisp cereal. That shit's the best. Go buy it. Okay, dann nochmal die Frage, wie kann man euch kontaktieren, wenn man jetzt da draußen der Meinung ist, ihr sollt bei ihm auftreten zur Party oder auf der großen Bühne? E-Mail-Adresse? Yeah, either an E-Mail-Adresse, also that's ourglorydaysmusic@googlemail.com. Also. Or you could go talk to us on Facebook. We'll definitely reply to you. So that's facebook.com/ourglorydaysofficial. Okay, also glorydays@googlemail. @glorydaysmusic. Music. Glorydaysmusic@googlemail. Exactly. com. Und der nächste Auftritt war in 2 Wochen, am 28. Oktober. Ja. Wo? Im M24. Das ist in wo? In Pankow. Okay. Ja. Good. So, hast du noch irgendwelche Fragen unserer Gäste? Nein, Rolf, ich würde gerne deine einseitige Abmoderation hören, die du so schön angepreist hast. Ja. Und ich möchte auch noch gerne hören, warum du heute so ein bisschen matschig bist. Ja, das sage ich auch noch. Ja. Ich danke euch beiden, dass ihr heute gekommen seid. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und kommt mal wieder. Yeah, yes. Sweet, thanks a lot. Okay, dann habe ich jetzt die CD von euch, ist leider zu Ende. habe ich jetzt nochmal Jeanette Hubert aufzulegen, die auch hoffentlich irgendwann mal wieder in den Okabit hineinkommt. Wishing I had stressed you up like you're behaving now, and then I wouldn't be so restless, and I could at least understand. Turn. through everlasting sorrows. I'm all about to go forever. Hörste, klickste. Ja, ich dachte, Sunny Moments passt dann zu All Glory Days. Schön. Eine schöne Nummer gewesen, nicht? So, All Glory, Glory Days, nochmal vielen Dank euch. Wir hören und sehen uns. Bleibt sitzen, alles gut. Alles ist in Ordnung. Ja, gut. Langlos. Thank you. Danke, Sarah. Bitte, Rolf. Danke, Rolf. Dann für auf nächste Woche. Da freue ich mich auf meinen Wen Zeit. Haben wir denn nächste Woche? Wir haben den Michael Stellenbach von den Panzerbeeren an sich. Stimmt. Und das sind dann so interessante Fragen, die ich ihm schon immer mal stellen wollte. Wahaha. So, hier geht's weiter. Ab 14 Uhr BLNFM. Am Sonntag gibt's Pommes Rot-Weiß, More Country and Western bei Rock Radio. Am Dienstag gibt's die OKB-Wiederholung ab 20.11 Uhr bei Radio Plattenkeller. Und dann mache ich auch natürlich wieder weiter bis 0 Uhr und am nächsten Donnerstag, wie gesagt, hier ab 13 Uhr in Okabit mit dem Herausgeber der Zeitung, für die ich schreiben darf. Dann darf ich jetzt grüßen an dieser Stelle den verunfallten Jens Oeckheim von der Musikbar und wünsche ihm angenehme Genesung. Nochmal der Hinweis vom Anfang für alle, die heute zu meiner Kleinkunstbühne Crazy Words kommen wollten. Die Veranstaltung entfällt leider aus technischen Gründen. Ab 15. Dezember sind wir dann mit den Crazy Worlds an einem neuen Ort. Wir sind dann im Art Room in der ehemaligen Markthalle am Alexanderplatz. So, nun lasst uns heute noch schnell eine Bank, zum Beispiel Moody's, retten. Also früher war es so, wenn die Kreditgeber dem König kein Geld mehr geben wollten, dann wurden sie einfach des Hofverrats angeklagt und verschwanden klammheimlich im Kerker. Oder sie wurden öffentlich aufgeknöpft. Heute zahlen die Staatskredite der kleine Mann. Ach, Entschuldigung, das war ja früher auch schon so. Euer Nuffelbällchen, der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Gensch, ich sag tschüss und see you later. Und jetzt die Erklärung, Sarah, warum ich heute so angepiekt bin. Ja, ich höre. Mein Cousinchen hat mir vorgestern ein paar neue Haustiere geschenkt. Ja, eine ganze Spritze voll neuer Grippeviren, die seitdem in meinem Körper eine mächtige Party feiern. Kommt mir vor, als wenn ich heute Nacht durchgefeiert hätte. Also, ja, mein Cousinchen und mein Hausarzt, sie darf das, aber sie ist schuld, dass ich heute so mies gelaunt bin. Da muss ich wohl mal ein Mörtchen mit deiner Cousine reden. So geht das nicht. Ja, war, mach das mal. Cousine genau. Von Rolf, wenn du zuhörst. So geht das nicht. Den einfach hier aus dem Gefecht setzen, wa? Hm? Ja, genau. Echt mal hier. Hier noch, dann stell noch den Hinweis an die Hörer der Wiederholung bei Radio Plattenkeller am Dienstag. Jetzt gibt es gleich nochmal weiter bis 0 Uhr. Da habe ich noch ein bisschen Tamla Motor und Sound und noch ein Rio Reiser Hörspiel, Wolfgang Reus und viele andere Sachen mehr. Ich höre heute auf, ich sehe gerade, das Stück ist viel zu kurz eigentlich, also muss ich dann noch einen nachlegen. Ich habe in dieser Wiederholung am letzten Dienstag vorgestern, da ist mir ein Song über den Weg gelaufen, es gibt so eine Movie Classic Hits, 30 CDs, insgesamt 600 Stücke und davon habe ich ein Stück zu meinem Lieblingsstück erkoren. Das ist sowas von schön und doof und nett. Sippididuda, sagt euch das irgendwas? Sippididuda? Nee. Nein. Muss ein uralter Film sein. Sippididuda, habe ich vorher, hör mal heute ganz verrückt auf. Sippididuda, und wenn jetzt meine Brille nicht lügt, ist das John Bassett. Soll ich auch noch mal gucken? Nein? Guck doch mal, ja, bitte. Komm her. Welcher Track ist es denn? Der 17. Der 17. 17. Zippidi-Duda, John Baskett. Aus dem Jahr? From Songs of the South, USA, 1946. So was Altes spielen wir heute. Tschüss. Tschüss. On one of them zippidi-duda days. Now that's the kind of day when you can't open your mouth without a song jump right out of it. Zippidi-duda, zippidi-ay. My, oh my. What a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-dah, zippity-ay. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth. It's actual. Everything is satisfactory. Zippity-doo-dah, zippity-ay. Wonderful feeling. Wonderful day. Yes, sir. Zippity-doo-dah, zippity-ay. My, oh my, what a wonderful day. Oh, plenty of sunshine in the way. Zippity-doo-dah, zippity-ay. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth, it's actual. Everything is satisfactory. Zippity-doo-dah, zippity-ay. Wonderful feeling, feeling this way. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Huh? Why is that bluebird? Mm-hmm. Everything is satisfactory. Zippity-doo-dah, zippity-ay. Wonderful feeling, wonderful.